Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast zum Thema Podcasts. Das Wort Podcast setzt sich zusammen aus dem bekannten Apple MP3-Player iPod und dem englischen Verb to broadcast, was so viel wie Sendung oder Übertragung bedeutet. Ein Podcast ist eine Art Radiosendung bzw. Audiostream zu allen denkbaren Inhalten. Der erste Podcast wurde im Sommer 2004 veröffentlicht. Durch sogenannte RSS-Feeds, Real Simple Syndication, sind Abonnements möglich. Die Hauptfunktion eines Podcasts ist das orts- und zeitunabhängige Übermitteln von Audio- oder Videoinhalten an Individuen und dient somit der Informationsversorgung. Diese Funktion wird häufig an anderen Unis benutzt, wie zum Beispiel der Fernuni Hagen oder der Stanford University. Podcasts sind in einem Webblog integrierbar und das gibt damit die Möglichkeit zur Bewertung und zum Austausch. Weitere Formen des Podcasts sind der Enhanced Podcast oder der Videopodcast. Ein Podcast kann jedoch nicht nur als Mittel der Distribution, sondern auch als Entwicklungswerkzeug angesehen werden. Durch ihn kann Wissen aktiv und kreativ erarbeitet werden und Kompetenzen entwickelt werden. Die Ergebnisse einer explorativen Untersuchung von Podcasts im beruflichen Unterricht im Projekt English for Glass Professionals zeigen, wie sinnvoll und gewinnbringend der Einsatz von Podcasts im Unterricht sein kann. Insbesondere das positive und kreative Erleben durch die Lernenden ist hier zu unterstreichen. Dabei ist jedoch der Austausch sehr bedeutend für den Lernerfolg. Die Studie wurde durchgeführt von Krämer und Pferd 2008. Die Vorteile von Podcasts liegen zum Beispiel in der kostengünstigen Produktion, der kurzfristigen Aktualisierbarkeit und der Einfachheit der Anwendung. Nachzulesen bei Theis, Apria, Laug und Ebner 2008, Seite 2. Auch sind die Inhalte einprägsamer, nachzulesen bei Salzer 2009, Seite 11. Wahrscheinlich dadurch, dass die Wiederholung nach individuellen Bedürfnissen möglich ist. Vergleiche hierzu Theis et al. 2008, Seite 8. Als Entwicklungswerkzeug werden jedoch hohe Eingangsvoraussetzungen seitens der Lernenden gestellt. Andererseits fördern sie jedoch das Autonomieerleben. Nachzulesen bei Theis, Apria, Laug und Ebner 2008. Am Ende noch ein kleines persönliches Fazit. Die Erstellung des Podcasts hat riesigen Spaß gemacht. Das Entdecken und Ausprobieren und Kreativwerden ist einfach total toll. Auch die Technik kennenzulernen war sehr spannend und durch die leichte Anwendung hat sich der Spaß und die Motivation auch gehalten.